É isso aí, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente de Hamburgo para vocês. Fiquem ligados que esse programa de hoje é especialmente dedicado a Márcio Alexandre Gualberto, um grande amigo nosso lá do Rio de Janeiro, jornalista que se encontra um pouco doente no momento. Um grande abraço para o meu amigo Gualberto no Brasil. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tele 96.0. Hier ist die deutsche Stimme von Radio Mama Terra nach einer etwas längeren Pause und ich freue mich riesig, wieder hier im Studio zu sein und mit dem brasilianischen Moderator Markus Romão gemeinsam heute die Radiosendung zu moderieren. Genau, und auch darum gut, dass unsere Moderatorin in deutscher Sprache ist immer mit viel Spaß dabei. Heute auch drum machen wir ein ganz andere Art von Sendung. Ein ganz andere neue Musik aus Brasilien, beziehungsweise aus Berlin. Ne, Paraná Bonfim dabei. Und wir machen eine Hommage für Márcio Gualberto, Márcio Alexandre Gualberto, aus Rio de Janeiro. Ein großer Journalist, ein junger Journalist, de leider, leider ist krank. Und wir sind solidarisch mit ihm, Gualberto. Viel Energie für dich. Ich weiß, dass du verstehst kein Deutsch, aber du verstehst unsere Herzsprache. Davon bin ich überzeugt, ganz bestimmt, dass unser Herz von Radio Mama Terra immer dabei ist. Soweit die Stimme reicht von Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch mit dem Untertitel Unsere Ecke ist unsere Welt. É isso aí, você está exatamente na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. E o nosso lema é Nosso Mundo é a Nossa Esquina. Hoje com um programa especial com músicas de Paraná Bonfim, para relaxar, para nos mantermos em boas energias. Mandamos um grande abraço também para Joca Neto, nosso querido jornalista e radialista lá de Estocolmo, da rede Made in Brasil. E também o nosso querido Azadalto de Berlim, da Pindorama, da Rádio Saci, aquela que dá um truspulo, pernada com um pé só. É ou não é, Dr. Tron? Ja, und wir werden heute jede Menge Musik machen aus Salvador de Bahia und auch aus Berlin, nämlich von Paraná Bonfim. Thank you. Thank you. Thank you. para Na Bonfim, na Rádio Mama Terra, com a música Ionã, um canto para os orixás. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Fique ligado que vamos continuar com essas músicas de meditação e pensamentos ligados na transversalidade do mundo. Rádio Mama Terra, hoje relaxada. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0. Ja, wer hätte das gedacht, dass es so ein Musikstück hier bei Radio Mama Terra gibt. Eine verrostete, alte Tür öffnet sich krächzend und es kommen schwingend Trommeln mit Klangstäbe, Trommeln, Wassertrommeln. Ionan heißt dieses Stück von Paraná Bonfim, ein Stück oder eine Produktion Salvador Berlin, Romão. Dieses Stück ist welcher Gottheit gewidmet? Ionan, ein Orisha, der heißt Ionan. Aha. Ja. Das ist Musik in Berlin gemacht. Und wir werden viel mehr hören über diese Mixung von afro-brasilianischen Musik, afro-indigena, brasilianische Musik mit der Mixung von India, Türkei, Ägypten, alle diese tausend Menschen, die in Hamburg, in Berlin leben und auch in Hamburg und produzieren den neuen Klang der Welt. Für mich war es persönlich, die deutsche Moderatorin Ortrun Gutke war es für mich persönlich, eine unglaubliche Entschleunigung, die ich heute erlebt habe. 19 Minuten hier zu sitzen im Studio, mich einfach fallen zu lassen, zu genießen und zu hören, ohne auch nur daran zu denken, ob es eventuell einem einzigen Hörer langweilig werden könnte. Und wenn es dem so ist, dann ist Radio Mama Terra heute vielleicht nicht so ganz das richtige Programm. Oder einfach mal reinhören. Einfach mal tief durchatmen und sagen, könnte mir ja vielleicht doch noch irgendwann gefallen. Auch noch nach 19 Minuten. É isso aí, Ortrun. Um programa que se permite colocar uma música no ar, uma canção no ar, uma produção, uma composição, uma baixação de energia trazida pelo nosso amigo Paraná Bonfim, uma música que dura 17 minutos e 46 segundos na rádio. Estamos aqui durante esse tempo todo meditando, fazendo nossos exercícios de yoga e nos relaxando aqui no estúdio. E espero que nosso ouvinte também siga essa linha. Aproveite o tempo, a vida é para gozar, a vida é para curtir. Relaxem, joguem fora todos esses mais baixo astrais que carregam as nossas cabeças e sigamos com Paraná Bonfim, dessa vez com a música um pouquinho mais movimentada para mexer com as barrigas, mexer com os cérebros e as orelhas e os ouvidos e tudo mais do nosso corpo. Ja, ich glaube, an dieser Stelle wird das nächste Stück, was jetzt kommen wird, von ihm etwas mehr bewegter sein. Auch nicht ganz so anstrengend, beziehungsweise so meditativ. Und vielleicht ist es ja auch so, dass ihr es schon genießen könnt, das nächste Stück von Paraná Bonfim. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0. Então, a Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro especial de Niterói, traz para vocês a música Iagum, de Paraná Bonfim, do CD Ionã. Isso aí, você está na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Vocês acabaram de escutar de Paraná Bonfim, do CD Yonan, a música Yagum. Coisa maravilhosa. Muito obrigado por ter mandado esse CD para nós, Paraná Bonfim. Hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Heute hören wir schon das zweite Stück und werden auch noch mehr Stücke von Paraná Bonfim hören. Exatamente. Estamos aqui com a Rádio Mamaterra hoje fazendo um programa especial de meditação e da música produzida por brasileiros e em Berlim. Brasileiros na Alemanha, brasileiros no mundo, que misturam-se com todas as outras culturas e produzem novos ritmos com a base brasileira. Quem começou com isso foi o Villa-Lobos. Ele trouxe para a Europa os sons afro-indígenas brasileiros. Misturou com bar e deu essa coisa linda que hoje o mundo inteiro fala a respeito. E no nosso programa, nós agora mostramos que os índios, que os negros, que os povos do mundo se juntam nas grandes cidades, São Paulo, Rio, Berlim, Paris, Nova York, que produzem o novo som do mundo. É finalmente a possibilidade, é finalmente a chance da pessoa que geralmente se fala a respeito, do indígena que todo mundo, estudiosos, antropólogos e outros curiosos falam a respeito, dos negros que os antropólogos, que os outros curiosos falam a respeito, é finalmente... Foi finalmente dado uma chance. Finalmente, com a globalização de baixo para cima que a gente fala aqui na Rádio Mamaterra, existe a possibilidade desta gente mostrar por si mesmo o que produzem de bonito nesse mundo. Villa-Lobos foi um pioneiro. Ele trouxe o pessoal. Mas agora está na hora do próprio pessoal mostrar o seu trabalho. E essa música que vem agora é a música Sondê. Uma música que significa... A palavra sondê significa algo parecido como formiga furiosa, formiga batalhadora, formiga que trabalha. É um duelo do que a base é o berimbau. Berimbau misturado com tabla e outros instrumentos. É uma homenagem ao povo nordestino brasileiro, que na seca, que nessa vida dura, consegue sobreviver. Essa sobrevivência da cultura musical brasileira, dessa cultura musical que a música indígena se encontra com a música de milhões de pessoas tornadas escravas e produz um som que hoje sobrevive no mundo. Muita dessa gente morreu em situações terríveis, mas sua música, sua vontade, essa vontade furiosa de formiga de viver, continua na música. Por isso a música, o título Sondê, que vem de uma língua africana, que o nosso querido Paraná Bonfim traz para nós. Ja, hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Romão, der brasilianische Moderator, hat gerade einen sehr, sehr schönen Kommentar über sein Volk, über sein Land gegeben. Ein Land, das Europäer, stellen es sich mal so vor, von Finnland bis Italien, von Belgien, Frankreich bis weit in den Osten hinein. Ein riesiges Land. Ein Land von Millionen von Menschen, von verschiedenen Hautfarben, Traditionen und auch vom Land her, von der Zeiteinteilung, sondern auch vom Tempo, vom Wetter her. Und es ist wirklich eine Tradition, dass sich diese ganzen Kulturen, dass sich diese Landschaften und diese Orte und diese Zeiten sich immer verbunden haben miteinander. Und das unter anderem zeigt sich auch in der musikalischen Sprache, in dem musikalischen Ausdruck, in dem Klang, in den Texten. Und das nächste Stück, was wir präsentieren heute, heißt Aufgeregte Ameise. Und es ist dem Volk gewidmet aus dem Nordosten. Der Nordosten ist sehr trocken, es ist sehr heiß. Es ist wirklich Überlebenskampf, dort leben zu überhaupt zu überleben, leben zu können. Und es vergleicht sich mit wirklich aufgeregten Ameisen, die voller Arbeit und Anstrengung hin und her laufen. Und interessant auch drum ist, dass Villa Lobo, der bekannteste Komponist aus Brasilien von der Anfang von dem letzten Jahrhundert, hat nach Europa gebracht die Musik von die Afro-indigener Folk, hat gemixt mit Bach und hat diese wunderschöne Musik, die man träumt, die ganze Welt nach Europa gebracht. Damals, er war ein Vertreter von der Elite von Brasilien, die hat die Musik von das Volk nach Europa gebracht. Aber jetzt, mit dieser Globalisierung von unter, mit der Migration, kommt die echte Person, kommt die Leute, kommt die Schwarze, kommt die Indigene nach Europa und in die ganze Welt. Und spielen selber und zeigen selber seine Musik. Und für Rita Monteiro aus Großbritannien, die hört uns jetzt die Musik, die Sondermusik, die heißt Sonde. Aber a lutadora, a formiga lutadora, para nossa querida Rita Monteiro, aí em Londres. Thank you. Rádio Mama Terra com a música Sondé, de Paraná Bonfim, do CD Yonã. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Wir haben das Stück Eine angeregte oder arbeitende, rasende Ameise gehört von der CD Yonan von Paraná Bonfim. Mas que beleza, vocês estão na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, especialmente de Niterói. E por falar de Niterói, acabei de receber aqui via Facebook. Quando vocês quiserem entrar no nosso programa, basta em procurar no Facebook a Rádio Mama Terra, que a gente está no ar respondendo a perguntas. Minha irmã chegou a comentar nos primeiros 10 minutos de programa que a música estava um pouco lenta, um pouco devagar, que não parecia nem música brasileira. Mas aos poucos ela foi entrando nesse ritmo, chamou mamãe lá no quarto e começaram a dançar aquele raga capoeirista de Salvador, da Bahia, da Índia. E todas entraram em alfa e acabaram de me escrever que estão quase que transpassando o universo. É a nossa música do Paraná Bonfim e a nossa irmã Rosane, lá de Niterói, a minha irmã Rosane, está curtindo, está agora completamente no mundo transcendental. Ja, und bevor wir in die absoluten Alpha-Wellen hier abschwingen und hier in die meditative Dimension einsteigen, möchte ich noch einen Tipp und Termin loswerden. Und zwar, es ist zwar erst vom 3. bis zum 5. September, findet hier in Hamburg, in Altona, in der großen Bergstraße, das internationale Festival der Straßenkünste Hamburg statt. Ein außergewöhnliches Fest zum ersten Mal. Und zwar werden internationale Straßenkünstler hier in Altona in der Großen Bergstraße und in deren Umgebung auf verschiedenen Bühnen über tagsüber und bis in die späte Nacht hinein ihre Performances machen. Hip-Hop-Gruppen werden dabei sein und in diesem Jahr auch ausgegliedert aus der Altonale die Spaßparade, nämlich am Sonntag, den 5. September. Und natürlich, ihr seid alle herzlich eingeladen, bis zum Open End zu genießen, die Spaßparade mit den Baianas, mit ganz vielen kulturellen Gruppen hier aus Hamburg auf der Straße, ihre Präsenz, ihre Identität für Hamburg zu präsentieren. Und das Ganze findet statt vom 3. bis zum 5. hier in Hamburg in Altona. Und wer mehr Informationen darüber haben möchte, der klickt an Stamp, S-T-A-M-P. É isso aí, Ortron. Ela lembrou muito bem. Antes que todo mundo aqui entre no alto astral e saia desse mundo e entre no mundo transcendental, ela lembrou que a gente tem que dar umas dicas aqui. Nesse final de semana vai ser muito agitado aqui em Hamburgo. No dia 28 vamos ter o consulado itinerante. Vai vir lá da Embaixada de Berlim vários funcionários, como sempre acontece de 3 em 3 meses, para tirar a documentação dos brasileiros que vivem aqui na região de Kiel, passando por Hanover, Lübeck, chegando até Hamburgo e Oitim, todas essas cidades pequenas aqui em volta. É um serviço público do Brasil que vai ser feito lá na Escola Rodolfo Reuss, ali no centro da cidade, no Grosso Neumarkt. Todo mundo pode tirar, como se estivesse no Brasil, documentação, desde certidão de nascimento até atestado de óbito. Ou seja, espero que ninguém vá lá buscar o seu próprio. Mas é isso aí, minha gente. Estamos na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo. E do dia 3 até o dia 5 de setembro vai ter o Festival de Músicos de Rua, aqui perto, lá perto do Quilombo Brasil, diretamente na Grosse Bergstraße. Vão ter palcos pela rua, perto da nossa rua, que é uma paralela da nossa rua do Quilombo Brasil. Vão ter palcos em que músicos do mundo inteiro que tocam na rua, vão tocar para a população de Hamburgo. Vai ser uma festa incrível. E o nome se chama Stamp, que traduzido significa selo. Ou seja, todo mundo que aparecer por lá vai levar um carimbo, ou seja, uma carimbada com a palavra Stamp. Vamos prestigiar esse grande festival de 3 a 5 de setembro aqui em Hamburgo, na Grosseberg-Strasse. E mais uma coisa, gente. No dia 9 de setembro vai chegar aqui em Hamburgo o navio brasileiro, que é sempre esperado pela rapaziada da Repebam, pela rapaziada de toda a cidade. Vai chegar às 14h. Vai ser um grande festão, Unidos de Hamburgo, o pessoal da Juventude do Pagode, vai estar tudo lá na recepção desse navio. E no dia seguinte, como sempre, a grande festa. A festa que vai ter mais ou menos 100 convidados brasileiros pelo Conselho de Cidadãos da nossa cidade. Romão, wann wird dieses wunderbare Schiff kommen? Das brasilianische Marineschiff? Marineschiff, den Schiff NS Brasil, kommt am 9. September. 9. September um 14 Uhr, da am Hafen. Es wird eine große Feier, kommt die Samba-Schule und so weiter. Oh. Es wird ein großer Empfang von dieser Schiff-Schule aus Brasilien. Aber Gott sei Dank bleiben wir ja mit euch zusammen. Ich bleibe mit dir zusammen, Romão. Nächste Woche werden wir uns hier wieder vor dem Mikrofon treffen bei Radio Mama Terra, einem Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Einmal wöchentlich ausgestrahlt, jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr. Então, ich möchte mich schon an dieser Stelle verabschieden. Die deutsche Stimme von Radio Mama Terra. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem letzten Stück. Ein bisschen anders. Bis zum nächsten Mal. Ortrun Guttige, a nossa voz alemã, e Marcos Romão, a voz brasileira de Niterói, agradece e se despede. Vocês podem escutar nosso programa no www.mamaterra.de. Escutamos agora uma música para entrar em alto astral, trazida pela nossa querida Ortrun. Rádio Mama Terra. Esse pedaço de música vai especialmente para duas amigas, Rita Monteiro de Londres e Patrícia Leite de Brasília. wieder 96.0.